Als sie zum Reiterhof zurückkamen und in das redgedeckte Hauptgebäude gehen wollten, kam ihnen Mark Benson entgegen. Der Engländer arbeitete als Reitlehrer auf Lindenhöhe. Der sonst so freundliche Mann machte einen verstörten Eindruck. Nicht hier auf Lindenhöhe und auch nicht in der Umgebung. Enttäuscht gingen Oliver und die beiden Mädchen in Wendys Zimmer.